WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 5050. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Heute auch wieder Freithemennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist der Holger. Und Holger ist 39. Hallo Holger. Hallo Domian, ich grüße dich. Ja, ich dich auch. Um was geht's? Du musst erstmal Fernseher ausmachen, glaube ich, den Ton, ne? So ist die Regel, ja. Genau. Ja, ich grüße dich. Ich habe schon mal vor langer, langer Zeit einmal mit dir telefoniert. So. Da ging es um das Thema, das hat jetzt nichts mit zu tun, Räume, die mir Angst machen. Ah, okay, aber darüber wollen wir nicht reden. Nein. Mein Thema ist Düfte beeinträchtigen und bestimmen mein Leben. Düfte beeinträchtigen dein Leben. Bestimmen und beeinträchtigen dein Leben. Ganz genau. Man könnte auch sagen, das Film, das Parfüm Teil 2. Ne? Das heißt, du bist sehr geruchsempfindlich. Ja. Also bin ich auch. Ja, aber bei mir ist es extrem. Und zwar, also ich habe Gott sei Dank auch eine sehr tolerante Mutter, die mir auch immer hilft dabei. Und also ich habe heute mal einfach spontan angerufen. Ja, wo hilft die Mutter bei? Wobei? Ach, sie hat mir zum Beispiel eine spezielle Waschmaschine gekauft, dass ich das mit den Düften auch richtig regulieren kann, mit ganz vielen Programmen. Ah, und also das heißt, du kannst wirklich, ohne Scheiß, du kannst sehr gut riechen. Ja, ich rieche 5 bis 6 Mal stärker als du. Das hast du so messen lassen schon? Ich war bei Spezialisten. Ah, und die haben dir das bescheinigt. Wir wissen nicht, woher es kommt. Also es ist auf alle Fälle nichts Psychisches, auch nichts. Ist ein Segen und ein Fluch zugleich. Es ist ein Fluch. Eher ein Fluch. Ja. Warum ein Fluch? Ich schmecke intensiver auch, ich rieche intensiver. Also bei mir ist das so, wenn ich jetzt, sagen wir mal, so wie heute, ich möchte mich gerne nächstes Jahr selbstständig machen, wenn das klappt. Und wollte einfach nur einkaufen gehen und vorher hatte ich halt eine Jacke hier, die hat leider Gottes vom Stoff, das ist eine neue Jacke, die hat leider nicht das ganze Feinwaschmittel. Sagen wir mal, so im Wasser gelassen. Dann in Sekundenschnelle schwillt die Nase an, Schwindel in der Innenstadt, du läufst wie besoffen rum. Also die Jacke roch noch nach Waschmittel oder wie? Ja genau, also wenn du jetzt deine Wäsche wäschst und du holst die raus, rieche ich noch dein Parfüm, was du angehabt hast. Nach der Wäsche? Ja. Aber es geht ja dann über das reine Riechen hinaus, das klingt ja fast so wie eine Allergie, wie du es gerade beschrieben hast. Also bei mir ist es so, das ist seit 2-3 Jahren. Also meine Wohnung, also ich habe herausgefunden, dass Zitrone zum Beispiel bei mir sehr gut ist. Also wenn ich bin ein sehr steriler Mensch, das weiß meine Mutter auch, sie meint manchmal auch, ich bin schlimmer als Monk. Die riecht also nach Zitrone. Wenn du zum Beispiel jetzt in der Disco gehst und du möchtest tanzen gehen, du hast jetzt deine Frau, die müsstest kennenlernen und die hat jetzt sagen wir mal ein Parfüm, so wie Vanille, du kannst eigentlich quasi nach Hause gehen, also schwillt alles an. Aber Stichwort Disco, das ist ein gutes Stichwort. Da musst du doch wahnsinnig werden. Es stinkt in Diskotheken. Ja, also ich sag mal so, bei bestimmten Düften kann ich mich komischerweise irgendwie konditionieren oder bekomme ich auch eine gewisse Resistenz. Ne, also ich habe auch Katzen, wie gesagt. Ich habe früher als Erzieher gearbeitet, also Windeln wechseln und alles, das macht mir nichts. Katzen machen ja auch nichts. Es geht einfach nur darum, das ist manchmal so ein Zufallsprinzip. Also wenn zum Beispiel die Bauern düngen bei mir, also ich habe Bauern vor der Haustür und die düngen, also einmal war es dann so stark, dass ich sogar nachts Notarzt holen musste, der mir dann starke Schmerzmittel verabreicht. Weil du einfach, du wirst einfach 2 Stunden lang den Kopf gegen die Wand knallen, weil es vor lauter anschwillende Nasen und du bekommst, also wie beim Autisten ist es quasi, Autist bekommt ja seine Reize richtig. Bekommst du die Düfte reingeknallt und du weißt nicht dann in dem Moment, woher kommt dieser Duft. Du läufst taumelnd rum, also ich bin dann heute in der Innenstadt bis nach Hause gelaufen, weil das nicht mal ausgehalten habe. Mhm. Kann denn so eine allergische Reaktion auch ein als hinlänglich gut bezeichneter Duft, also ein zum Beispiel ein intensiver Parfümgeruch ausgelöst werden dadurch? Ja, also ich selber habe früher ganz viel Parfüm getragen. Ich bin wirklich reduziert auf Zitrone und auf Nivea, ohne jetzt Werbung zu machen. Also ich habe da meinen eingegrenzten Bereich. Ich bin auch sehr sauber. Wie sind dir denn die Menschen am liebsten? Wie sollen die riechen? Menschen, ja, also ich habe mal eine kennengelernt, die war sehr nett. Also ich bin jetzt seit 8 Jahren solo. Natürlich jetzt nicht nur wegen Parfüm, auch andere Gründe. Aber die letzten 2 Damen, die ich kennengelernt habe, die fanden es halt dann wichtiger, dass ein Mann gut riecht, als dass er vielleicht lieb ist, dass er treu ist, dass er nett ist. Das ist manchmal etwas schwierig. Moment, langsam. Aber du selbst riechst doch nicht schlecht. Nein, ich rieche ja nicht schlecht, aber ich kann zum Beispiel selbst kein Parfüm auftragen. Mhm. Ach so. Stößt dich denn dann Parfümgeruch bei Frauen auch ab? Ja. Jeglicher Parfümgeruch? Ja, also jeglicher Parfümgeruch, also ich selbst, wenn ich drauf mache, ich habe da meine bestimmten Deos und so, das funktioniert, aber wenn ich jetzt ein richtiges Parfüm nehme von Douglas oder von Pieper, wenn ich da nur reingehen würde oder wenn ich bei Rossmann reingehe und da sind dann die ganzen Düfte, also 10 Minuten, also, dann halte ich eine Frau darf nicht parfümiert sein bei dir. Ja. Definitiv nicht. Ja. Gibt es außer der Zitrone, ich habe die Zitrone jetzt so verstanden, als würde sie eher eine Neutralisierung bewirken. Ja. Ja. Gibt es denn auch einen Duft, den du liebst? Ja, natürlich gibt es einen Duft, den ich liebe, der ist Zimt. Aber wenn ich den rieche, wenn ich allein über den Weihnachtsmarkt gehe, ja. das kannst du klemmen. Wie, das kannst du klemmen? Nach gewisser Zeit schwillt das dann an und du musst dann schon wieder deine Schleichwege suchen, wie du dir deine Nase ausspülen kannst, von der Nase aus. Na gut, auf dem Weihnachtsmarkt ist es auch heftig. Da wallen einem ja 1000 Düfte entgegen. Da ist Zimt vielleicht nur so eine Nuance. Welcher Geruch oder Duft ekelt dich abgrundtief? Eigentlich kann ich dir nur sagen, derjenige, der mich in dem Moment trifft. Also ja. Jeder? Also was mich ekelt ist, was ich überhaupt nicht haben kann, das sind süße Düfte. Mhm. Vanille zum Beispiel, Zimt. Lavendel zum Beispiel. Zimt hast du gerade gesagt, magst du besonders gerne. Aber es ist gut, aber wenn es dann passiert. Also, du meinst jetzt generell Düfte, die mir gefallen. Ja natürlich, Zimt gefällt mir. Das mag ich schon. Also essen kann ich es auch, aber wenn ich es rieche, es ist zwar in dem Moment, es ist ein kurzer Moment, wo es schön ist, aber nach einer bestimmten Zeit über den Weihnachtsmarkt. Ich stehe so ein bisschen diffus vor dir im Moment. Ja. Ich begreife dich so jetzt als jemand, der eigentlich am liebsten gar nichts riechen würde, weil ihn das alles verrückt macht. Das ist richtig. Wenn dich das so sehr beutelt, Kann man nicht den Geruchssinn auch irgendwie, ich weiß das nicht, ich sag's mal so, verödeln lassen? Es gibt nur eine Möglichkeit bei mir. Ich war beim Spezialisten, es gibt nur eine Möglichkeit bei mir, und zwar den Geruchsnerv durchtrennen. Mhm, genau, wenn das möglich wäre, wäre das eine Option für dich? Nein. Nein, warum? Weil es zwar eine Ruhe geben würde, aber es ist auch sehr gefährlich. Ja, wenn du in dem Moment nichts mehr riechst, du riechst ja dann nicht mehr, ob deine Wohnung vielleicht irgendwo, ob da was pokelt. Das stimmt. Du zum Beispiel, ob das jetzt ein Wasser da drin ist oder ob das jetzt irgendwie ein Spülmittel ist oder sonst was. Das heißt, du hast gar keine Sicherheit. Du bist ja quasi den Gefahren. Das stimmt. Definitiv. Du hängst ja der Geruchssinn, du hast es am Anfang auch schon erwähnt, eng mit dem Geschmackssinn zusammen. Ganz genau. Ist denn dein Geschmack genau so differenziert wie der Geruchssinn? Nicht ganz, aber ich schmecke trotzdem Gewürze intensiver raus als andere. Ja, also ich habe mit meiner Hals-Nasen-Ohren-Ärztin gesprochen und die hat gesagt, die müssten einfach Parfümeur werden. Ja, also die hat das nicht so ganz ernst genommen. Also schmecken tue ich auch sehr intensiv, aber riechen ist bei weitem 5 bis 6 Mal stärker. Ich kann das gut auch. Du erinnerst uns natürlich in der Tat an den Hauptdarsteller im in das Parfüm. Vielleicht wäre das wirklich ein interessanter Beruf für dich. Etwas, wo du da Kapital rausschlagen könntest aus diesem feinen Geruchssinn. Ja, aber das wäre es mir nicht wert. Also ich stehe zwischen den, ich bin so quasi wie so der buridische Esel. Also links ein Heuballen, rechts ein Heuballen. Links ist das den Nerv durchtrennen und rechts ist es halt damit leben. Ja. Also ich beobachte schon, welche Düfte mir schaden und welche mir natürlich auch gut tun. Aber es gibt natürlich Unmengen von Düften. Und wie gesagt, in diesem Film ist das ja so, der riecht sehr extrem. Ich wundere mich, dass du Katzen halten kannst. Wenn du so einen feinen Geruchssinn hast, Katzen haben ja auch einen Eigengeruch. Ja, das wundert mich auch. Also das habe ich auch angesprochen. Es kann aber sein, und so hat mir das auch meine Ärztin erzählt, dass man eine gewisse Resistenz aufbaut. Also ich konnte es auch nicht verstehen, weil es ja auch intensiv ist. Ich habe auch im Pflegeheim gearbeitet, bei Demenzkranken. Na gut, wollen wir froh sein, dass es so ist, dass du die Katzen weiter als deine Haustiere halten kannst, dann wäre es ja noch schlimmer. Ja, natürlich. Also es ist, man konditioniert sich, also man reißt sich schon am Riemen. Also es muss quasi immer erst so eine gewisse Resistenz aufgebaut werden. Ja. Aber wenn du, das ist so ein Zufallsprinzip, so wie heute, dann, wenn einer einen Vorhang hoch macht, ich bin in der Innenstadt und auf einmal prallen, wirklich, wie bei Rain Man, alle Düfte auf, und du weißt... Lieber Holger, bitte? Ich glaube, wir können ganz lange noch reden, ich mag das schon, aber du hast uns jetzt einen Einblick gegeben, ein wenig in deinen Empfinden, in wie du die Welt wahrnimmst. Es ist schwer, es ist sehr, sehr schwer, und du musst auch eine kulante Freundin haben, die das mitmacht, natürlich. Ich danke dir für den Anruf. Ja, ich danke dir auch. Ich wünsche dir alles Gute, Holger. Ich habe gelesen, dass du bald aufhören möchtest. Ende 2016. Ich hätte da noch einen Wunsch, und zwar, ich höre mich jetzt ein bisschen fitter an, also ich habe auch Schmerzmittel genommen. Also ich hätte noch einen Wunsch, ich habe bei mir zu Hause ein Museum und da sind alles Gegenstände drin, die mich im Leben begleitet haben. Mhm. Und es wäre vielleicht sehr, sehr nett, wenn du mir eine Autogrammkarte... Natürlich, sehr gerne. Ich würde vielleicht mit meinem Namen... Natürlich. Widmen. Du legst auf, wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Ich danke dir und ich wünsche dir alles, alles Gute. Wünsche ich dir auch eine gute Besserung. Danke. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50 ist Miriam. Miriam ist 22. Guten Morgen, Miriam. Hallo. Hallo, Miriam. Deswegen rufst du an? Ich möchte erzählen, wie ich von meinen zwei Ex-Freunden misshandelt worden bin. Von zwei Ex-Freunden? Hintereinander oder zusammen? Nee, hintereinander. Misshandelt worden bist? Ja, und zwar beim ersten war es halt eher so mit Schlagen, Treten, teilweise auch mit Messer attackiert worden. Und beim zweiten ging das eher in Richtung unter Drogen gesetzt und vergewaltigt worden. Also zwei verschiedene Geschichten. Du bist erst 22 Jahre alt. Wie lange, fangen wir mit dem ersten an, wie lange warst du mit dem ersten zusammen? 2,5 Jahre. Und mit dem zweiten? Circa ein Jahr. Da bist du vom Regen in die Traufe gekommen, wie man ja, so sagt. Ja, so ziemlich. Ja. Der erste hat dich attackiert mit dem Messer, war gewalttätig? Ja, genau. Also wegen jeder Kleinigkeit halt ausgerastet. Wenn das Essen nicht geschmeckt hat, hat er einen Teller mir entgegengeschmissen. Ihr habt zusammen gewohnt? Ja, ich bin, nachdem wir ein halbes Jahr zusammen waren, zu ihm gezogen, weil er halt in finanziellen Schwierigkeiten steckte. Und hab dann da den ganzen Haushalt gemacht und alles. Mhm. Wie alt war er? Er war damals 22, ich war 17. Wenn du an die Zeit zurückdenkst, von dem ersten Freund, mit dem wir jetzt gerade reden, was war da das Schlimmste, was du mit dem erlebt hast? Ich glaube, das Schlimmste war, dass er mich komplett von meiner Familie und von meinen Freunden damit abgekapselt hat. Mhm. Weil er hat halt immer kontrolliert, mit wem ich telefoniere, ist mir zur Schule gefolgt, als ich noch zur Schule konnte. Später hat er mich dann auch in der Wohnung eingesperrt, dass ich da gar nicht mehr raus konnte und so quasi sämtliche Kontakte irgendwie zu Hause wild für mich gekappt und ich hatte einfach keine Chance, da wirklich alleine rauszukommen. Wie bist du da rausgekommen? Letzten Endes war das so, ich bin auch irgendwann nicht mehr zur Schule gegangen, eben wegen ihm und die Schule hat dann meine Eltern benachrichtigt und die haben das dann halt mehr oder weniger mitbekommen und mich dann da rausgeholt. Und du hattest keine Möglichkeit vorher, deine Eltern um Hilfe zu bitten, dass sie dich da rausholen? der hat mir das Handy weggenommen, der hat kontrolliert, wann ich wohin gehe, ist mir hinterhergelaufen, ich hatte keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Und ich hatte auch eine Heidenangst. Ja, aber innerhalb von 2 Jahren gibt es doch mal Möglichkeiten, mal alleine mit den Eltern zu reden. Ich hatte auch generell nicht so das gute Verhältnis zu meinen Eltern. Außerdem hatte ich auch ein bisschen Angst, weil er halt meine kleine Schwester unter anderem auch bedroht hat. Verstehe. Er meinte halt, er tut ja was an, wenn ich zu meinen Eltern gehe oder zu irgendwem und so. Wie ist es denn dann letztendlich zu Ende gegangen? Letzten Endes war es dann so, dass meine Eltern vor der Tür standen, stumm geklingelt haben und halt stinksauer auf mich waren. Sie wussten halt nur, dass ich nicht mehr zur Schule gegangen war. Was genau los war, wussten sie auch nicht und haben mich dann einfach nur ins Auto gepackt und sind dann mit mir zu Sicherheit gefahren. Und hat er das so akzeptiert? Nee, also er hat dann auch Terroranrufe gemacht über ein halbes Jahr lang und halt auch mich und meine Familie bedroht. Mhm. Und ja, das ging dann irgendwann, hat er dann wohl die Schnauze voll gehabt. So, da hast du ja richtig Heftiges mitgemacht. Ja. Wir unterstreichen nochmal, du hast Gewalt erlebt, du hast vielleicht Todesangst sogar erlebt, wenn er dich mit dem Messer attackiert hat. Wie lange bist du dann solo gewesen, bis der Nächste kam? Da lag, glaube ich, nicht ganz ein Jahr zwischen. Und dann hast du den Zweiten kennengelernt. Was machte der zunächst für einen Eindruck? Also er wirkte zunächst, ich habe ihn übers Internet kennengelernt, sehr niedergeschlagen, war halt in keiner leichten Situation und hat halt einfach jemanden zum Reden gesucht. Und ich bin halt generell so ein sehr gutherziger Mensch und versuche uns gut in den Leuten zu sehen, habe halt gesagt, okay, rede ich halt mit dem und so. Und man hat halt schon gemerkt, dass er psychisch ein bisschen labil ist, aber ich hatte keine Ahnung, was für eine Richtung das letzten Endes schlagen würde. Du warst nicht grundsätzlich Männern skeptisch gegenüber, nach dem, was du erlebt hattest? Ich habe versucht trotzdem noch so zu sehen, dass die meisten Menschen doch irgendwo noch einen guten Kern haben. Ich wollte mich von dieser ganzen Sache eigentlich nicht so negativ beeinflussen lassen. Ist ja eigentlich auch eine richtige Einstellung, finde ich. Aber dann hast du großes Pech gehabt und bist nochmal an so einen Kerl geraten. Leider, ja. Wie, erzähl es mal von dem Zweiten. Was genau ist da passiert? Also es war so, dass ich kurzfristig obdachlos geworden bin, weil ich meinen Ausbildungsplatz, meine Wohnung halt verloren hatte. Und wie gesagt, das Verhältnis zu meiner Familie war damals halt auch schlecht und deswegen bin ich halt erstmal zu ihm untergekommen. Und ja, da hat sich halt rausgestellt, dass er auch irgendwie so ein bisschen schizophren veranlagt war. Er meinte, er war von Dämonen besessen und so. Und im einen Moment war er total nett und im nächsten Moment dann komischerweise stellt er sich vor die Tür, schreit einen an, dass man nicht gehen soll, dass er sich sonst umbringt. Und letzten Endes war es dann auch so, dass er mir halt öfters was ins Trinken oder ins Essen gemischt hat. War der übrigens auch so alt wie du ungefähr? Der war auch 2 Jahre älter als ich. Ja, der hat dir was ins Essen gemischt. Ja, ich weiß so bis heute nicht genau, was das war. Aber auf jeden Fall bin ich halt dann mehrere Stunden bewusstlos gewesen und dann mit Schnittwunden an den Armen und Beinen aufgewacht. Und ich weiß nicht bis heute nicht genau, was er mit mir gemacht hat. Ich möchte es auch teilweise wirklich nicht wissen. Mhm. Und das ging auch noch mal über ein Jahr? Also es ging nicht ganz über ein Jahr. Ich war bei ihm 4 Monate, aber wir haben uns danach noch mehr oder weniger freiwillig noch ein Jahr lang gesehen, weil ich einfach so ein schlechtes Gewissen hatte, weil er immer meinte, ja, er bringt sich um wegen mir. Und ich konnte das irgendwie nicht. Ich hatte so einen Schiss, dass er wirklich sich wegen mir umbringen würde. Ich glaube, hatte ich Angst. Ich glaube, du bist wirklich zu gutherzig. Ja, das sagt mein Freund momentan auch. Also es gibt jetzt wieder einen neuen Freund. Ja. Ja. Noch eine Frage. Wie oft hat er das gemacht mit dem Betäuben? Also ich 10, 11 Mal mindestens. Also. Und du gehst schon davon aus, dass der dich auch in diesen Zeiten dann vergewaltigt hat? Davon kann ich ausgehen. Unter anderem weiß ich auch, dass ein anderer noch dabei gewesen ist, weil der mir das im Nachhinein erzählt hat. Ich bin fassungslos, was da passiert ist. Hast du ihn angezeigt? Nein, habe ich nicht. Du hast den ersten auch nicht angezeigt? Den ersten wollte ich anzeigen, aber das wurde dann fallen gelassen, weil es zu wenig Beweise gab, weil ich das zu spät gemacht habe. Hat der Zweite dich, ich meine, das ist schon dramatisch und schlimm genug, was du geschildert hast. Hat er dich darüber hinaus auch geschlagen? Geschlagen hat er mich nicht. Er hat halt mir Schnittwunden zugefügt, unter anderem halt auch im Intimbereich teilweise und hat dann versucht, mein Blut zu trinken und irgendwelche kranken Sachen dazu machen. Das weiß ich aber alles nicht so hundertprozentig genau, weil ich das alles immer nur so halb mitbekommen habe. Warum hast du den nicht angezeigt? Weil er kurze Zeit später in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde, deswegen. Mhm. Von seinen Eltern aus. Und ist er da länger geblieben, weißt du das? Weiß ich nicht, ich habe keinen Kontakt mehr dazu. Und dann hast du tatsächlich nach diesen schlimmen Vorkommnissen dann noch weiter fast ein Jahr oder ein knappes halbes Jahr, dreiviertel Jahr mit dem noch Kontakt gehabt? Ja, also größtenteils halt telefonisch. Und der hat auch irgendwie immer wieder meine Handynummer rausbekommen und mich immer wieder angerufen oder per Facebook angeschrieben oder sonst wo halt, ja, ich soll zu ihm kommen und das tut ihm alles leid und so. Ich habe halt immer abgeblockt. Aber ich wollte halt irgendwie auch noch wissen, dass er halt noch lebt, weil ich echt Schiss hatte, dass er sich echt umbringt irgendwie. Jetzt hat dir dieser Mann ja sehr viel Schlimmes angetan. Ja. Du bist nicht schwanger geworden von diesen Vergewaltigungen? Nein, also ich habe mich auch im Nachhinein untersuchen lassen. Ich habe zum Glück keine Krankheiten davon getragen. Mhm. Die Verletzungen waren nicht, haben keine bleibenden Schäden hinterlassen und schwanger wurde ich zum Glück auch nicht, weil ich die Pille genommen habe jederzeit halt. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du erneut jetzt wieder in einer Beziehung bist. Genau. Wie ist diese Beziehung? Es ist, glaube ich, die schönste Beziehung, die ich jemals hatte. Ich bin unglaublich glücklich momentan. Das sei dir nur wirklich gegönnt nach so einer Horrorzeit. Ja. Aber wirklich, Mirjam, warst du nicht am Anfang blockiert, nachdem du zweimal so eine Hölle erlebt hast, jetzt dich nochmal auf einen Mann einzulassen und dich auch fallen zu lassen? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil wir uns eben auch über das Internet kennengelernt haben. Mhm. Und ich war halt anfangs total abweisend und auch ganz schön zickig und so. Und wir haben uns halt, wir haben sehr, sehr, sehr, sehr lange geschrieben und telefoniert, bevor wir uns halt nicht getroffen haben. Da ging noch mal ein halbes Jahr rum, wo ich mich halt überwunden habe, dass wir uns treffen. Mhm. Hast du ihm deine Vergangenheit erzählt? Habe ich ihm letzten Endes dann auch erzählt, ja. Was hat er dann gemacht, dass er dein Vertrauen gewonnen hat? Er hat mir halt zugehört und er hat gesagt, okay, ich soll mir alle Zeit der Welt lassen und dass er das versteht und dass er halt mit mir zusammen das versuchen will, wieder hinzubekommen. Mhm. Und er unterstützt mich dabei auch in jeglicher Hinsicht. Dann hast du wirklich einen tollen Typ gefunden, dass der so kann man sagen. Ja, dass der so behutsam mit dir umgeht. Das zeugt von großer Liebe zu dir. Das glaube ich auch. Das ist sehr schön. Hattest du damals vor dem zweiten irgendwie Angst, dass der dich irgendwie nochmal belästigt, nachdem der aus der Klinik dann rauskam? Also ich hatte total Panik, dass er meine Adresse rausfindet. Deswegen habe ich halt auch nirgendwo meine Adresse angeben wollen, weil er halt schon mal meine Handynummer irgendwie immer rausgefunden hat und deswegen wollte ich mich auch nicht ummelden, nicht offiziell, weil ich halt echt Angst habe, dass da irgendwann vor meiner Tür steht oder so. Mhm. Aber toi toi toi, bisher ist nichts passiert. Bisher nicht, ja. Zum Glück. Ja. Mirjam, das ist eine sehr schlimme Geschichte und ich bin wirklich sehr erleichtert und freue mich sehr für dich, dass du jetzt in guten Händen bist. Ich mich auch. Glaubst du, dass du das so jetzt auch dann verarbeiten kannst, was in der Vergangenheit passiert ist? Ich denke, es wird Zeit dauern, aber mit meinem Freund kriege ich das, glaube ich, sehr gut hin. Ja, das ist eine gute Sache, wenn man das zu zweit dann versucht zu stemmen. Genau. Danke für dein Vertrauen, dass du uns das erzählt hast. Gerne. Und von Herzen alles Gute und viel Glück weiterhin in der neuen Beziehung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und wir machen weiter mit der Susanne, die ist 58. Hallo Susanne. Hallo. Hallo. Ich möchte auch sehr gerne meine Geschichte erzählen. Ja. Und zwar habe ich vor 11 Jahren im Internet eine Frau kennengelernt. Zwar in einem Chat, in einem ganz normalen Chat, also keine Flirtline oder sowas in der Art. Und wir haben sehr viel miteinander geschrieben, dann telefoniert und irgendwann habe ich sie besucht. Es waren 600 Kilometer auseinander. Mhm. Und es war ein verlängertes Wochenende und ja, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich war damals noch verheiratet mit einem Mann und ich habe mich in diese Frau verliebt. Ach, obwohl du vorher noch nie irgendwas mit Frauen hattest? Überhaupt nicht. Gar nichts? Auch nicht, nicht in der Fantasie? Nein, absolut nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe mich mit Frauen nie besonders gut verstanden. Ich bin mit vielen Brüdern groß geworden Und das Denken von Jungs war mir irgendwie sehr vertraut, aber mit Mädchen, mit Frauen konnte ich nie was anfangen. Aber erklär doch mal, was da in einem Menschen vor sich geht, der über Jahrzehnte heterosexuell gedacht und gelebt hat. Und plötzlich siehst du eine Frau in einem anderen Licht. Du siehst eine Frau plötzlich wie einen Mann, als begehrenswert. Ich habe das selber, ich verstehe das bis heute nicht, was da passiert ist und wie das passieren konnte. Es war einfach so. Also, dann hast du dich in diese Frau verliebt damals. Ich habe mich verliebt. Hat die sich in dich auch verliebt? Und sie hat sich in mich auch verliebt. Hatte sie lesbische Erfahrungen? Ja, sie hat gesagt, sie ist als Lesbe geboren. Also sie hat nie mit Männern irgendwas angefangen. Mhm. Kein Interesse. Und ja, ich bin dann wieder nach Hause gefahren und habe mich also nach 4 Wochen, also nach dieser Begegnung, von meinem Mann getrennt. Nach wie vielen Jahren? 20. Oh, nach 20 Jahren in 4 Wochen getrennt? Ja. Du hast ihm auch den wahren, den ehrlichen Grund gesagt? Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Wir haben vorher eigentlich schon keine gute Ehe mehr geführt. Es gab viel Streitereien. Mhm. Und um ganz andere und banale Dinge auch, aber ich habe dann irgendwann gesagt, das reicht mir. Mehr habe ich ihm nicht erklärt, weil wir haben vorher sehr viel diskutiert und das war eigentlich nur der Tropfen. Hattet ihr gemeinsame Kinder? Eins, ja. Ja. Wie alt war das Kind damals? Der war damals 18 und der ist mit mir mitgegangen. Mitgegangen? Bist du dann zu der Frau gezogen? Nein, ich habe eine eigene Wohnung genommen. Sie wohnte ja 600 Kilometer entfernt damals. Mhm. Und sie kam dann regelmäßig zu mir und ich habe sie auch besucht im Wechsel. Und sie ist dann aber nach einem Jahr hierher gezogen, in meinen Ort, aber in eine eigene Wohnung. Und wir haben dann 7 Jahre lang eine wirklich ganz tolle, bereichernde Beziehung geführt, die dann aber irgendwann auseinandergegangen ist. Es funktionierte halt irgendwann nicht mehr richtig. Ja. Und wir sind bis heute aber sehr, sehr eng befreundet. Na, immerhin. Das ist ja auch schon mal ganz gut, wenn man das auf eine Freundschaftsebene legen kann. Mhm. Das ist sehr gut. Ja. Bist du denn heute wieder in einer neuen Beziehung? Nein, ich bin völlig ratlos, weil ich bis heute nicht sagen kann, was ist das eigentlich, was bin ich eigentlich? Mhm. Weil ich habe zu keinem Zeitpunkt von mir gesagt, dass ich Lesbe bin. Ich habe auch niemandem gesagt, dass ich eine lesbische Beziehung führe, die ich ja eigentlich geführt habe. Ach, aber dein Sohn wusste schon. Wir haben da nie drüber gesprochen. Ach, du hast es niemandem verraten? Nein. Weil du dich geschämt hast? Nein, ich weiß nicht, weil ich... Weil du nicht wusstest, was du eigentlich bist? Ja, ich habe mich nicht als Lesbe definiert und auch nicht so gesehen. Aber du bist dann eine bisexuelle Frau, das kann man ja sagen. Ich habe mich auch nicht als bisexuell empfunden. Aber du hattest mit der Frau doch auch Sexualität. Ja, natürlich. Und auch eine für dich befriedigende Sexualität. Ja, unbedingt. Aber was dann nur eben jetzt so überraschend war für mich im Nachhinein, wir sind jetzt seit 4 Jahren ja getrennt. Mhm. Und vor einem Jahr kam sie damit heraus, dass sie die Transition machen möchte. Die was? Transition. Was ist das? Das heißt, sie nimmt jetzt Testosteron, wird im nächsten Jahr geschlechtsangleichende Operationen haben und lebt jetzt als Mann. Irritiert dich das? Ja, das macht mich noch konfuser, weil ich bis heute eben immer noch sage, ich weiß nicht, was das ist. Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, habe ich schon immer den Mann in ihr gesehen, weil... transidente Menschen, die gehören eben zum anderen Geschlecht. Mhm. Sie war eigentlich nie eine Frau. Gut, das kann man ja sagen vom Charakter her, vom Typ her, von der Haltung her. Aber der Körper war weiblich. Der Körper war weiblich. Und der Körper hat dich interessiert und der Körper hat dir gefallen. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Dass der mir gefallen hat. Ja, sicher wird er auch seine Anziehung gehabt haben, aber für mich anders als ein männlicher Körper. Aber du warst zärtlich mit dieser Frau? Natürlich. Du hast sie gestreichelt, du hast sie geküsst? Ja. Das ganze Programm? Ja. Komplett. Wobei ich mich dann schon gefühlt habe wie, was weiß ich, wie ein Teenager, weil diese Art war mir ja auch nicht vertraut, mit einem weiblichen Körper umzugehen. Hast du dich denn ertappt währenddessen oder nachdem du von dieser Frau getrennt bist, dass du schon mal so anderen Frauen oder jungen Frauen nachguckst? Nein. Nie? Nein, absolut nicht. Also dich interessieren nach wie vor Frauen eigentlich gar nicht? Nee, die kommen in meiner Vorstellung nicht vor als potenzielle Partnerinnen. Ja. Das gibt es für mich nach wie vor nicht. Deswegen, ich bin da total verwirrt und hab derzeit aber auch an Beziehungen auch zu Männern gar kein Interesse, weil ich denke, ich muss erstmal für mich wieder klarkommen, was du bist. Ja. Weißt du, Susanne, nimm es doch vielleicht als Kapriole deines Lebens hin. Ja. Man muss sich ja nicht immer in ein Kästchen legen und sagen, das und das bin ich. Ich selbst hatte schon einige Beziehungen zu Männern, die auch in ihrem ganzen Leben nur einmal mit einem Mann eine Beziehung hatten, nämlich mit mir. Die auch, genau, ich kenne diese Formulierung, die du gerade gebracht hast, die auch immer zu mir gesagt haben, ich bin nicht schwul. Ja. Wir haben eine enge Beziehung miteinander, haben die Jungs zu mir gesagt, aber ich bin nicht schwul. Ja. Ich bin irgendwie auch nicht bisexuell, das kommt mir auch gerade bekannt vor, was du gerade gesagt hast, sondern es bezog sich auf diese innige Verbindung, die Freundschaft, die Liebe, die uns beide verband. Das gibt es auch. Es gibt in der Sexualität und in der Erotik und in der Liebe so viel Vielfalt. Und solche, die Liebe schlägt solche Kapriolen, dass man, glaube ich, überhaupt nicht zwanghaft versuchen sollte, sich zu definieren, ich bin nun das und das und das. Wenn du in deinem Leben eben so eine Zeit hattest mit einem sexuell orientierten Menschen, ja, dann war das halt eine gute Zeit und eine Liebe. Letztendlich kommt es ja nur auf die Liebe an. Und nicht, ob das hetero oder bi oder homo ist. Ja, natürlich. Ich fühle mich da auch gerade sehr verstanden, wenn du von dir sprichst und sagst, dir ist es ähnlich schon gegangen. Ja, ich würde da gar nicht so viel grübeln. Nimm es einfach so hin. Und wenn dir wieder eine Frau über den Weg läuft, oder dann soll es so sein. Aber vielleicht wird es auch nie wieder so sein. Das kann ja sein. Also ich habe da sehr gelitten danach. Und habe dann mal ganz kurz mit einer Therapeutin gesprochen und die hat gesagt, mein Gott, es ist doch eine besondere Gabe, wenn jemand den Menschen lieben kann, ohne drauf zu gucken, was der ist. Ja, genau. Selbst nicht aufs Geschlecht zu achten, sondern einfach lieben kann. Ja. Und die sollte froh darüber sein, dass ich das kann. Vielleicht kann man es genau so stehen lassen, Susanne. Genau das ist, glaube ich, der richtige Weg. Ja. Ich wünsche dir einfach im Herzen eine neue Liebe, sei es ein Mann, eine Frau, ein transsexueller Mensch, was auch immer. Dankeschön. Das Glück möge zu dir kommen, in welcher Form auch immer. Dann wünsche ich dir ganz genau das Gleiche. Dankeschön. Sehr nett. Alles Gute, Susanne. Danke. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, 1.32 Uhr, morgen ist Thementag. Morgen bin ich sehr gespannt auf all das, was ihr mir werdet erzählen. Morgen heißt das Thema Fetisch. Ich möchte also mit Leuten reden, die einen Fetisch haben. Die Lack, Lederfüße, Strumpfhosen, Windeln, was auch immer, ganz toll finden. Aber darüber hinaus vielleicht auch noch ganz ausgefallene Fetische haben und ihr mir davon erzählt. Manchmal gibt es einen Fetisch, den können sich andere Menschen, die nicht so gestrickt sind, überhaupt nicht vorstellen. Aber ihr seid scharf drauf. Für euch ist es das Größte. Und wenn ihr mir darüber erzählen wollt, ich freue mich darüber. Ich bin daran interessiert. Und darüber hinaus würde ich auch gerne mit euch über eure ausgefallenen oder gar verbotenen sexuellen Vorlieben sprechen, die dann ja bisweilen auch zu einem Fetisch werden können. Fetisch, Thema morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ihr könnt mailen, domian@wdr.de, oder ihr könnt natürlich auch während der Sendung anrufen, aber am besten ist es schon ab 0 Uhr. Da sind die Leitungen geschaltet und da ist die größte Chance, dann auch durchzukommen. Thema Fetisch morgen. Heute freie Themennacht und ich bin verbunden mit der Manuela und die Manuela ist 38. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Manuela. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich denke mal, das ist normal. Das ist völlig normal und das vergeht auch gleich wieder. Ja, genau. Und zwar, es geht um mein Sexualleben. Ja. Ich habe Probleme, mit einem Mann Geschlechtsverkehr zu machen, weil ich einfach nicht feucht werde. Das heißt, meine Vagina wird nicht feucht und ich habe deswegen auch ganz große Probleme, bin deswegen auch schon immens ausgeschimpft worden von den Männern, mit denen ich halt Sex haben wollte. War das immer schon so? Das war schon immer so, ja. Also auch als ganz junges Mädchen war das so? Ja, ja. Ist das und auch so? Ich habe auch herausgefunden, dass meine Oma hatte dasselbe Problem. So. Und es ist so, wenn ich mit einem Mann eben halt schlafen möchte, ich werde nicht feucht. Aber du bist schon erregt. Ich bin erregt, aber ich werde nicht feucht und ich habe auch schon Gleitmittel probiert, aller Art. Das wäre jetzt mein kluger Ratschlag gewesen. Ja. Es gibt ja nun die diversesten Gleitmittel und Gels und weiß ich was alles. Ja, das ist was Problem ist bei mir. Eben halt, wenn ich das benutze, ist das so, als wenn ich einen Fremdkörper in mir drin habe und ich bekomme dann einfach keinen Höhepunkt. Und das ist du musst ja nicht da ein halbes Hund rein nehmen. Aber wenn du es ganz nuanciert anwendest, dann auch einen Fremdkörper? Ja, also wir haben auch ich habe auch die Packungsbeilage von den Gleitgelen oder Ölen durchgelesen, ganz sorgfältig und das auch dementsprechend dosiert. Und das ist trotzdem, hat das keinen Sinn. Und ich musste mir auch schon von den Männern anhören, mit denen ich dann halt eben eine Beziehung haben wollte und auch wir hatten Sex, dass die dann gesagt haben, ich soll ins Kloster gehen oder ich bin wie eine Tüte Studentenfutter, da sind auch Trockenpflaumen drin. Ja, das ist ja nun unverschämt und böse. Ja. Hattest du denn noch nie eine längere Beziehung? Eben halt dadurch, ne? Dadurch deshalb nicht. Genau. Und hattest du schon öfter sexuelle Kontakte? Also jetzt mittlerweile, man wird ja immer vorsichtiger. Ja. Und wenn ich einen Mann kennenlerne, sage ich mal, dann versuche ich das auch schon lange hinauszuzögern, dass es überhaupt zum Sex kommen könnte, weil ich eben halt weiß, das wird wieder eskalieren, ne? Und du hast alles, was es an Feuchtigkeit gibt, was man sich also ausdenken kann, hast du ausprobiert, es damit zu befeuchten? Und ja. Es geht nicht, weil du das als Fremdkörper empfindest, egal was du an Feuchtigkeit auch benutzt. Ja. Das ist aber sonderbar. Ja, das ist, wie gesagt, und ich hatte Lass mich fragen, wie ist es denn, wenn du dich alleine befriedigst? Also das ist nicht so das, was ich was ich jetzt gut finden würde. Also wie soll ich das sagen? Machst du gar nicht so oft? Ne? Machst du nicht so oft? Hast du denn schon mal einen Orgasmus gehabt? Also solange ich denken kann, nein. Du hast sicher über dieses Problem mit einem Gynäkologen schon gesprochen. Ja. Was sagt ihr dir? Also körperlich ist bei mir alles in Ordnung. Und ich hatte auch schon längere Gespräche mit Gynäkologen und die sagen, also am Körperlichen liegt es überhaupt nicht. Könnte es ein seelisches Problem sein? Das weiß ich nicht. Was haben die dir denn, ich meine, das sind nur Fachleute, was haben die dir denn geraten, was du tun sollst? Ich sollte mich, also die haben mir eigentlich eher geraten, ich soll mich beim, wenn es zum Sex kommt, richtig entspannen und sowas. Und das habe ich auch alles gemacht. Und es hat aber einfach nicht gefruchtet, ne? Das ist natürlich ein gut gemeinter Ratschlag. Entspannen Sie sich mal richtig beim Sex, aber das hilft dem auch nicht weiter, der sich nicht richtig entspannen kann. Genau. So funktioniert es nicht. Also es wäre interessant herauszubekommen, ob es wirklich somatische Gründe sind, ob da einfach irgendwelche Drüsen oder was für die Feuchtigkeit verantwortlich ist, ob die nicht da sind. Ob die einfach tot sind oder einfach nicht ausgebildet sind. Oder ob es irgendwie eine seelische Blockade bei dir gibt in Sachen Sexualität, dass das nicht in die Gänge kommt. Ich habe aber nie irgendwie eine schlechte, dass ich ein Traumaerlebnis hatte, so Missbrauch oder sonst irgendwas. Ne? Da haben die mich ja auch schon gefragt und da habe ich gesagt, das habe ich nie gehabt, irgendwelche schlechten, so in der Kindheit oder sonst irgendwas. Ne? Wie bist du erzogen worden in Sachen Sexualität? Ganz frei. Ganz frei? Ja, ganz frei. Also ganz freizügig eigentlich. Also meine Mutter und sowas, das war alles, ja, so wie es normal eigentlich ist. Ne? Hast du über dieses Problem schon mal mit engen, vertrauten Frauen, mit Freundinnen gesprochen? Ja, und dabei ist es dann auch dazu gekommen, dass eben halt ich auch in meiner Familie gefragt habe, meine Mutter, meine Oma. Und meine Oma sagt, die wollte erst nicht so mit der Sprache raus. Und die sagte, sie hatte das Problem auch. Genau, hast du gerade schon gesagt. Was rät die Oma? Ja, die ist da sehr, also sie hat eher von sich erzählt. Sie sagte, dass eben halt mein Opa, die haben eigentlich so gut wie gar nicht Sex gehabt. Mhm. Das war mehr so wie so, ich sag mal, früher war das ja auch so im Krieg und nach dem Krieg mehr so eine Bedarfsgemeinschaft, würde ich mal sagen. So hat sie sich ausgedrückt. Und was sagen deine Freundinnen? Ja, meine Freundinnen, die sind entsetzt, ne? Ja. Die sind entsetzt, die kennen das gar nicht. Ja, und die haben dir auch keinen klugen Rat geben können. Nee. Nee. Und das Schlimmste für mich ist jetzt, also wie gesagt, vor kurzem, als mein letzter Partner sagte, ich bin wie eine Tüte Studentenfutter, da sind auch Trockenpflaumen drin, ne? Mhm. Das hat mich jetzt nochmal so richtig runtergehauen, ne? Gab es da schon, wart ihr schon in einer sexuellen Aktion und hatte, und da hat er das gesagt, als er merkt, dass alles ganz trocken ist? Ja. Da hat er das zu dir gesagt? Ja. Ja, wirklich. Wie lange kanntest du diesen Mann vorher? Ein paar Wochen. Wie hast du so drei, vier Wochen. Wie und ich hab's ja auch dann schon hinausgezögert, dass es nicht dazu kommt und irgendwann, klar, da ergibt sich das. Ne? Wie hast du darauf reagiert? Ich hab geweint. Ich hab ihn dann auch rausgeschmissen, ne? Ja, richtig so. Also ich hab seine Klamotten genommen. Und habe die aus dem Fenster geschmissen, weil ich war dermaßen fertig. Ich habe gedacht, also das war total schlimm. Das kann man gar nicht beschreiben, ne? Das kann man aber gut nachvollziehen. Wenn du damit ein großes Problem hast und dann sagt so ein Idiot so einen Satz, das ist schon sehr kränkend, sehr unverschämt. So, Manuela, was muss jetzt geschehen? Ich finde, du solltest auf jeden Fall mal zu einer Sexualberatung gehen. Okay. Du hast meinst du, dass sie mir da helfen können? Ich weiß es nicht. Wir müssen ja probieren. Vielleicht auch nochmal. Hast du bisher mit einem Gynäkologen darüber gesprochen oder schon mit mehreren? Seit ich dafür habe, seit ich den ersten Geschlechtsverkehr hatte oder wollte. Ja. Seitdem bin ich eigentlich schon zu ganz vielen Gynäkologen gewesen. Okay, und die haben immer so im Prinzip dasselbe gesagt. Richtig, gut, genau. Gut, dann ist das schon mal abgeklärt. Dann müsste man jetzt auf die seelische, psychische Schiene gehen. Sexualberatung wäre ganz wichtig. Wir geben dir gleich mal ein paar Tipps an die Hand, wohin du dich wenden kannst. Okay, das wäre lieb. Vielleicht aber auch nochmal Frage ans Publikum, vorwiegend natürlich an die Mädels. Wer erkennt sich in diesem Problem wieder? Und vielleicht habt ihr eine Idee für Manuela? Dann mailt uns doch bitte domian@wdr.de. Also diese ganze Gleitcreme-Geschichte, die funktioniert nicht. Das haben wir jetzt ganz klar gehört. Das geht nicht. Ja, so funktioniert's genau. Nicht. So, Manuela, jetzt bitte ich dich aufzulegen. Mein Psychologe, der Frank, ruft dich zurück. Ja, okay. Mit dem kannst du auch darüber noch sprechen und der wird dir die entsprechenden Adressen an die Hand geben. Und dann hoffe ich sehr, dass irgendwas Gutes in die Gänge kommt bei dir. Alles klar, danke schön. Ich drücke dir die Daumen. Ja, das wäre echt toll, also wenn mir echt mal geholfen wird. Ne? Definitiv, das wünsche ich dir wirklich. Alles Gute. Ja, okay, danke schön. Tschüss. Hier ist Eve, 81, guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Heißt das Eve oder Eve? Ja, das ist eine Abkürzung von meinem langen Namen. Eve Marie, den aber meine Musikanten vor vielen, vielen Jahrzehnten einfach zu lang fanden und dann haben die gesagt, wir nennen dich jetzt Eve und seitdem heißt es so. Du sagst, deine Musikanten, warst du Kapellmeisterin? Nein, ich war in der Musikantengilde und alles, was mit mir zusammen musiziert hat. Also Hobby. Ich habe dir auch schon mal was vorgespielt auf der Altflöte, da ging es um Tschernobyl und wir haben vor 20 Jahren, da haben wir über das gleiche Thema, was ich jetzt nochmal anschneiden möchte, was auch im Anschluss an die Manuela vielleicht ganz sinnvoll ist, die soll mal ihren Orgasmus vom Mann abspalten. Ja, sie hat, ja, gut, aber sie hat ja bisher überhaupt gar keinen Orgasmus. Ja, weil sie sich nicht selber befriedigt. Ja. Und das ist der erste Schritt zur Selbsttherapie. Natürlich. Mhm. Also ich habe meinen eigenen, ich nenne es immer Lustgefühl, Höhepunkt. Ich habe das Wort Orgasmus damals gar nicht gekannt. Mhm. Ich hatte auch noch keine Periode und nix und habe einfach so an mir rumgespielt und hatte Spaß. Und insofern wusste ich, das ist meins. Ja. Das kann mir kein Mann nehmen. Und als ich dann mit meinem ersten Freund zusammen war und der mich auch manuell befriedigt hat, da kam das dann auch gut. Mhm. Aber beim Zusammensein eben nicht. Und dann habe ich gedacht, was ist denn los bei dir? Dann habe ich mal einen Aufsatz im Stern gelesen. Mhm. Dass es wirklich einen Unterschied zwischen dem klitoralen und dem vaginalen Orgasmus gibt. Mhm. Und dass es deswegen auch diese genitale Verstümmelung so furchtbar ist. Denn da wird ja den Frauen die Klitoris weggeschnitten. Mhm. Die haben überhaupt keinen Orgasmus. Also die gute Manuela soll mal ein gutes Öl nehmen. Ja, aber das will sie ja nicht, sagt sie ja. Ja, das dann ist ihr nicht zu helfen. Ja, das habe ich gerade auch fast so gedacht, weil ohne Öl läuft's nicht. Du, das sage ich ganz brutal. Mhm. Wenn sie nicht zu ihrem eigenen Körper findet und zu ihrem eigenen weiblichen Orgasmus. Und ich habe dann selber mal festgestellt, als ich auch so, weiß ich nicht, schon lange auch kein mit meinem Mann nicht mehr zusammen war, ich habe dann auch mal gefühlt, aha, du hast auch einen vaginalen Orgasmus. Der ist aber viel, viel schwächer als der klitorale. Das heißt, Höhen und Tiefen erleben, das kannst du mit dem vaginalen Orgasmus gar nicht. Also, und das hat, Jürgen, das hat folgenden Grund. Ja? Die Vagina ist kein Lustobjekt, kein Lustorgan, sondern die ist zur Empfängnis da und zur Geburt und zu sonst nichts. Und wenn in der Tiefe der Vagina, da wo der Penis stößt, Nerven wären, dann würde keine Frau ein Kind kriegen können. Mhm. Die würden alle nur per Kaiserschnitt geboren. Mhm. Und wenn sie das nicht will, dann ist ihr meiner Meinung nach nicht zu helfen. Und der Weg geht nur über Öl. Oder würde ich sagen, mit einem etwas Ähnliches. Mit einem guten Öl, das kann auch Bübchenöl sein, das ist ganz egal, mit ihrem Finger und mal ein bisschen fühlen, ob sie ihre Klitoris überhaupt fühlen kann. Mhm. Und die wird ja ein bisschen größer, wenn man sie berührt. Das ist wie mit einer Brustwarze, ne? Mhm. Und dann soll sie mal so ein bisschen an sich rumspielen. Wenn sie sagt, sie will das nicht, kann ich ihr auch nicht helfen. Und ich will dir was sagen. Sie soll zu einer Gynäkologin gehen, zu einer Frau. Ja. Ne? Okay. Ich hoffe, dass ihr auch noch zugehört hat. Aber all das wird man ihr in einer Sexualberatung auch sagen. Es ist ja so, Frauen, die meinen, sie kriegen mit einem Mann zusammen den ersehnten Orgasmus, die sind auf der falschen Fährte. Hör ich daraus, dass du die besten Orgasmen deines Lebens ohne einen Mann hattest? Ja, 20 Mal nacheinander. Und es sei denn, der Penis berührt die Klitoris. Ja, ja. Na? Oder er kommt eben ganz nah vorne an diese Nerven, die auch zur Klitoris führen. Also ich habe beides erlebt und ich weiß, dass ich meinen vaginalen Orgasmus nur bekommen habe, nachdem der Klitorale da war. Nun ist es sehr schwer, über einen Orgasmus überhaupt zu beschreiben. Man kann ja einen Orgasmus letztendlich gar keinem Menschen beschreiben, der noch nie einen Orgasmus hatte. Dennoch frage ich dich, du denkst, dir schwinden die Sinne. Ja gut, kann man ja auch nicht so mit anfangen. Egal. Versuch dennoch mal den Unterschied zu erklären zwischen dem vaginalen bisschen Orgasmus und dem Bombenorgasmus über die Klitoris. Also der Vaginale ist so wie die letzten Klitoralen. Also meinetwegen, ich habe 15 Mal oder 20 Mal einen Klitoralen gehabt. dann wird der dem kann man das vergleichen. Es ist ein ganz kleines. Ein kleiner ausklingender Orgasmus. Ja. Letztendlich aber nicht so der Hammer. Nein. Und jetzt will ich dir noch was sagen, du hast mein Alter genannt. Ja, ich würde jetzt schon darauf zu sprechen kommen. Aber erzähl du von dir aus. Das glaubt mir ja keiner, weil ich auch erst eben durch die Musikschule mit sehr vielen jungen Leuten zusammen bin und Musik hält sowieso jung. Ja. Und diese Erfahrungen, die ich mit mir selber gemacht habe, die wünsche ich jedem jungen Mädchen. Machst du denn diese Erfahrungen heute in deinem Alter immer noch? Ja, natürlich. Warum denn nicht? Nein, ich frage nur. Es dauert länger, bis er kommt. Mhm. Es dauert auch länger, bis ich die Lust überhaupt habe, es zu tun. Hat man mit 81 noch so oft Lust, das zu machen? Nein. Wie oft hast du Lust, das zu machen? Du, das kann ich dir nicht sagen. Einmal die Woche? Nein. Nicht so oft. Das hängt auch wirklich mit den Hormonen zusammen. Also es gibt ja Leute, die sagen, nachdem das Östrogen weg ist, kriegt man das nicht mehr, ist keine Libido mehr da, das ist nicht wahr. Nee, das stimmt doch nicht. Und vor allen Dingen, wenn ich ihn habe, dann ist er genauso ursprünglich und genauso wahnsinnig wie das allererste Mal, als ich, weiß ich nicht, 13 war. Vielleicht, ich frage das jetzt, vielleicht sogar noch intensiver, weil du ihn noch genauer betrachten kannst als früher? Er ist genauso. Er ist genauso. Ja, er ist genauso. Und ich denke jedes Mal, oh, jetzt war es das letzte Mal. Und dann kommt es dann doch nochmal. Also wie gesagt, es dauert länger, bis er kommt. Ja. Und dann höre ich auch auf. Wir reden jetzt völlig ganz offen miteinander. Mit dir kann man ja offen reden, das merke ich. Wie machst du es? Hast du ein Dildo oder sowas? Nein, mit der Hand. Ja. In dein ganzes Leben mit der Hand gemacht? Ja, ich hatte mal ein Hämatit, das ist ein Edelstein. Ein Edelstein? Ja. Und außerdem berühre ich gleichzeitig meine Brustwarzen. Aber was machst du denn? Ist das so ein großer Edelstein in Form eines Penis? Nein, der ist statt meiner Fingerspitze da. Ach so. Und der ist halt kühl. Ach so, geschickt. Aber die Sache ist, dass die meisten Frauen nicht wissen, wo sie ihre Klitoris finden sollen. Die ist ja außerhalb der Vagina. Deswegen eben die Geschichte mit dem vaginalen und dem klitoralen Orgasmus. Mhm. Die Klitoris sitzt über dem Blaseneingang. Wir sollten mal ein paar Bilder einblenden, damit wir das auch genauestens erklären können. Du bist ja wirklich die Fachfrau. Wann hattest du, Eve, deinen letzten Mann? Also Sex mit einem Mann? Ist lange her. Wie lange? 20 Jahre. Ist da manchmal die Sehnsucht, da doch nochmal das zu erleben? Jürgen, es muss Liebe sein. Was anderes gibt's bei mir nicht. Okay, sagen wir mal, setzen wir voraus, da wäre Liebe. Hättest du dann große Lust darauf? Das kommt drauf an. Weil, da muss ich jetzt ein bisschen ins Detail gehen. Ich habe bei meinen Geburten, ich habe 3 Kinder, einen Dammschnitt bekommen. Mhm. Und dieser Dammschnitt schmerzt ab und zu. Ah. Ja. Und dann ist eben, die Öffnung ist zwar da, aber wenn man dann tiefer reingeht, dann tut es halt weh. Ich verstehe. Da muss man sehr vorsichtig sein und mitfühlen, liebevoll. Und, also die Sehnsucht nach einem Mann hätte ich nicht unbedingt körperlich, das käme dann vielleicht dazu, sondern nach der Liebe. Könnte sein Mann auch in deinem Alter sein? Nein. Die waren alle jünger. Und muss ich dazu sagen, ich habe einen 16 Jahre jüngeren Bruder. Ja. Und deswegen habe ich mich, auch mein letzter Freund war auch 20 Jahre jünger als ich. Also ein 80-Jähriger kommt nicht in dein Bett? Nein. Nein, die sind mir zu etabliert. Ja gut, mit 60 aber vielleicht auch. Nö. Nee, das sieht noch. Dann wäre ein junger Spund. Also bei mir geht es auch dabei nicht um körperliche Dinge, sondern es geht um dieses Gefühl, miteinander zu haben. Und also auch mit Freundinnen oder so, das haben wir nicht gemacht, weißt du? Auch nicht mit 30 oder mit 20. Ja, ja. Ich war, wie gesagt, mit meinem ersten Freund war ich 18 und das war 1952. Und den habe ich dann auch ein paar Sachen gefragt und ein bisschen habe ich auch gelesen. Und meine Ma, die hat immer nur, wenn wir in die Richtung was gefragt haben, ich wusste, wie Kinder entstehen, aber ich wusste nicht, dass ein Mann dazu gehört. Liebe Eve, es hat mich total gefreut, obwohl ich mich, ich muss ehrlich sein, ich kann mich nicht an das Gespräch damals mehr erinnern, vor 20 Jahren. Das ist aber lange, das, lange her. Und da hast du auch schon gesagt, macht man das denn mit 61 auch noch? Du hast mich so ehrfürchtig, ich sag mal, schau auf. Und zwar hing das mit der Tschernobyl-Geschichte zusammen damals. Ja. Liebe Eve, ich habe mich gefreut, dass wir nochmal gesprochen haben. Ja. Bleib so, wie du bist. Du bist eine tolle Frau. Du gefällst mir sehr. Alles Gute von Herzen und wer weiß, vielleicht hören wir uns irgendwie nochmal wieder. Ja, ich wollte, aber das geht jetzt nicht dazu. Wir sind jetzt schon zu lange dran. Ich habe zu einem Text von einem Freund ein Friedenslied geschrieben. Das machen wir demnächst. Das machen wir demnächst, sonst schaffen wir es nicht mehr heute. Genau. Alles Gute. Ja, tschüss. Ciao. Die Eve 81. Anita, 39, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Anita, um was geht's bei dir? Ja, ich habe halt das Problem, dass mein ehemals bester Freund, das heißt, ich kenne ihn eigentlich schon ziemlich lange, habe da mit ihm auch eine Beziehung geführt nach langem und ja, nur der hat halt nichts Besseres zu tun, als sich dann von mir zu trennen und dann eine Beziehung mit meiner Tochter anzufangen. Ah, wie alt ist deine Tochter? Meine Tochter, die ist 17. Ah, ja. Und der beste Freund ist wie alt? Anfang 40. Und die sind jetzt zur Zeit zusammen? Ja, genau. Seit wann jetzt schon? Seit 4 oder 5 Wochen jetzt schon. Wie hast du darauf reagiert, als das rauskam? Ja, ich war zum ersten Mal, also ich war halt erstmal total entsetzt halt überhaupt, aber in dem Moment eher über ihn, da weil ich das von ihm überhaupt nicht gedacht habe halt. Und ich habe es gar nicht ganz richtig verstanden. Warst du schon von ihm getrennt oder ist er quasi von einem Bett ins andere gehüpft? Nein, ich war noch mit ihm zusammen und dann hat er aber die Beziehung beendet und ist dann... Sofort mit der Tochter. War aber dann schon eine Woche oder was mit ihr zusammen. Und du wohnst mit deiner Tochter noch in einer Wohnung? Nein, meine Tochter, die lebt bei Pflegeeltern. Ach so. Aber ihr besucht euch oft und er hatte sie oft bei dir gesehen. Genau. Mhm. Wie hast du darauf reagiert? Was hast du zu ihm gesagt? Zum einen, erstmal habe ich gesagt, er könnte ihr Vater halt sein. Also erst war sie für ihn ja auch eher so wie eine Tochter halt. Und wir haben sich halt auch gut verstanden. Ich meine, war ich im ersten Moment ganz froh drüber. Aber warst du nicht total sauer und hast auf den Tisch gehauen und hast ihn beschimpft und warst wütend? Ja, doch, ich war wütend. Und ich hab's. Ich habe dann auch irgendwann ihn dann halt erstmal vor die Tür gesetzt, wo ich das erfahren habe, habe ihn dann irgendwann aber nochmal angerufen und habe ihm natürlich dann auch meine Meinung gesagt halt. Und wie stellt er sich da? Wie rechtfertigt er sich? Ja, dass er ja gegen Gefühle nichts machen könnte. Und ich habe natürlich dann auch die Pflegeeltern halt von meiner Tochter drüber in Kenntnis setzen müssen. Das habe ich halt auch gemacht. Na gut, das hat aber auch nicht wirklich viel gebracht. Die haben jetzt eher noch den Hals auf mich momentan. Und hast du mit deiner Tochter auch darüber gesprochen? Ja, ich habe auch mit meiner Tochter darüber gesprochen, weil die ist halt dann auch von zum einen von ihren Pflegeeltern angesprochen worden und hat sie mir bitterböse Nachrichten geschrieben, also meine Tochter mir halt. Also ob ich ihr Leben zerstören wollte und so weiter und so fort, konnte ich mir dann von ihr anhören und sie hasst mich halt und... Du kannst es natürlich nicht verbieten. Deine Tochter ist 17 Jahre alt, die ist kurz davor, volljährig zu werden. Und mit 17 kann sie das schon selbst entscheiden. Es ist nur eine sehr, sehr üble Geschichte, finde ich. Sie ist halt aber auch nicht wie eine 17-Jährige. Sie ist halt vom Papier her ist sie 17, aber halt nicht von ihrer Entwicklung her. Dadurch, dass sie halt Epilepsie hat, ist sie halt eher wie eine 15-Jährige. Ach so, sie ist noch weiter zurückentwickelt eher. Genau. Hast du jetzt im Moment Kontakt mit deinem Ex und auch mit der Tochter? Also mit meiner Tochter habe ich Kontakt. Die war jetzt auch noch mal hier, meine Tochter. Gut, er meldet sich zwar jetzt auch hin und wieder bei mir. Und aber ich habe halt mehr Kontakt eigentlich eher zu meiner Tochter. Aber die lässt, weiß ich nicht. Wenn ich mit ihr mit dem Thema anfange, dann stelle ich natürlich direkt auf Durchzug und will halt nichts wissen davon. Ich glaube, Anita, du hast alles Recht der Welt, sauer zu sein auf den Typ. er hat die Hände von deiner Tochter zu lassen. Ende der Debatte. Ist es gut, dass du Kontakt zu deiner Tochter hast? Du kannst es nicht verhindern. Und wenn du es aushältst, dann versuch den Kontakt weiter aufrechtzuerhalten. Spar das Thema am besten zunächst aus, damit da Vertrauen entsteht, dass die Tochter von sich aus, wenn es da Probleme gibt, wieder zu dir kommt und dich anspricht. Du kannst ihr jetzt keine Vorwürfe machen. Hallo? Ja, ich will hier auch keinen, ich mache hier auch keine Vorwürfe, weil ich meine, ich habe halt Angst um meine Tochter. Ja, das verstehe ich. Das muss man mal gut im Auge haben. Deswegen sage ich auch, dass du weiterhin guten Kontakt pflegen solltest mit deiner Tochter. Ich bitte dich folgendes, Anita, weil die Sendung jetzt vorbei ist. Wir rufen dich jetzt gleich noch einmal an. Du legst bitte auf und wir melden uns nochmal, denn da müssen wir noch ein bisschen weiterreden, okay? Ja, okay, danke. Alles Gute, tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Moritz Güldenring und morgen sind wir auch wieder da. Das Thema heißt Fetisch. Ich möchte gerne mit euch über euren Fetisch sprechen. Was macht euch an? Was ist der große Fetisch in eurem Leben? Und welche ausgefallenen oder gar verbotenen sexuellen Vorlieben habt ihr? Ein Radio ins Live, ein Radio wieder Fernsehen. Bis dahin. Ciao, ciao.